WDR 5. Neugier genügt. Since the park is situated right in the heart of the city, it is surrounded by a vast sea of, you know, human beings. Weil der Sanjay Gandhi Nationalpark mitten in Mumbai liegt, ist er umgeben von einem Meer an Bewohnern. Mehr als 250.000 Menschen leben gleich am Waldrand, ganz nah an den Leoparden, den wichtigsten Raubtieren des Parks. Ihre Jagdgebiete im Wald sind mit der Zeit geschrumpft, der Bevölkerungsdruck wächst und die Menschen bringen ihre Haustiere mit, Hunde, Hühner, Ziegen und so weiter. Das lockt die Leoparden an. Sie verlassen den Wald und begegnen draußen den Menschen. Hier, mitten in Mumbai, haben Leoparden innerhalb von 5 Jahren 107 Menschen attackiert. Mehr als die Hälfte der Opfer starben, 57 Menschen. More than 107 leopard attacks, out of which 57 people lost their life. Krishna Tiwari ist Leiter der City Forests Initiative Mumbai, die die Stadtleoparden erforscht. In T-Shirt, Jeans und Turnschuhen eilt er durch den Wald. Sein wichtigstes Ziel: die Zahl der Begegnungen zwischen Mensch und Raubtier so gering und schadenfrei wie möglich zu halten. Eine dauerhafte Aufgabe, denn nicht nur die Leoparden verlassen den Wald und streifen durch dicht gedrängte Wohnviertel, die Menschen dringen ihrerseits bis in den Urwald vor. Überfüllte Slums und exklusive Wohntower, meist illegal und ohne Baugenehmigung errichtet, ragen hier und da bereits in den Park hinein. Tiwari, ein stämmiger Mann mittleren Alters mit Schnauzbart, möchte zuerst das Herz des Urwalds zeigen, die grüne Lunge einer dicht bevölkerten Metropole. Makler behaupten, dass manche Immobilien schon teurer bezahlt würden als in New York. Nur im Urwald ist noch richtig Platz. Dort fahren wir nun auf Tiwaris Motorrad vorbei an Schulklassen, die mit ihren Lehrern das Leopardengebiet zu Fuß erkunden. Wo der Wald immer dichter wird, endet die Straße. Nun gehen auch wir zu Fuß weiter. Tiwaris Ziel ist ein Adivasi-Dorf. So werden in Indien die Ureinwohner genannt, die einzigen, die legal im Nationalpark wohnen dürfen, weil sie dies schon seit Menschengedenken tun. Die Adivasis, so heißt es, begegnen den Leoparden besonders häufig. Trotzdem passiert ihnen dabei noch am wenigsten, weil die Adivasis aus Erfahrung wissen, wie man mit Raubkatzen umgeht. Wir erreichen Junapada, eine kleine Siedlung mit etwa 50 Blech- und Holzhütten. Die Behausungen sind mit Plastikplanen überzogen, die gegen den Monsunregen schützen sollen. Tiwari spricht eine alte Frau mit rundem Gesicht und hängenden Schultern an, die aussieht, als wäre sie Mitte 60. Hier, genau an diesem Ort, haben schon unsere Vorfahren gelebt. Wir ernähren uns vom Wald und seinen Produkten und wir sammeln Feuerholz. Früher gab es hier zwar mehr Tiere als heute, aber es sind doch noch viele übrig geblieben. Wir haben mit ihnen keine Probleme. Schon mein Großvater hat hier Felder angelegt, Reis und Gemüse angebaut. Am Fluss gibt es Krabben und Fisch. So überleben wir bis heute. Ein bisschen Geld brauchen wir nur für Haushaltssachen, zum Beispiel Salz. Mehr Geld haben wir ja gar nicht. Die zusammengenagelte Hütte von Frau Manjula Ganuvarilka lässt sich nicht abschließen. Für die meisten armen Inder ist das ein Riesenproblem. Denn wenn sie hinaus ins Dorf oder in die Stadt gehen möchten, könnten Diebe eindringen und mitnehmen, was ihnen gefällt. Doch Frau Varilka hat es besser. Hier im Wald nähert sich so leicht kein Dieb und die anderen Dorfbewohner passen für sie mit auf. An der Waldsiedlung streifen deshalb nur Tiere vorbei, vor allem nachts. Im Dunkeln können wir die Leoparden zwar nicht sehen, aber wir bemerken sie trotzdem, weil sie diesen beißenden Geruch verströmen. Dann wissen wir gleich, da draußen ist jetzt gerade wieder mal mindestens ein Leopard unterwegs. Dann warnen wir uns gegenseitig und bleiben in unseren Hütten. Richtig nah kommen die Leoparden nur selten heran. So direkt vor mir, auf wenige Meter, stand bisher nur dreimal in meinem ganzen Leben ein Leopard vor mir. Und da ist nie was passiert. Die Nachbarn kamen immer schnell hinzu und schrien laut, um den Leopard zu vertreiben. Und der ist dann auch immer gleich weggelaufen. Die Waldsiedlung wirkt zuerst abgelegen, als wären wir tagelang durch einen abgelegenen Dschungel hierher marschiert. Doch in ruhigen Momenten, wenn die Menschen schweigen und die Tiere leiser schreien, ist das Brummen der Stadtautobahnen draußen zu hören. Der Eingang zum Park, an dem Besucher ihre Tickets kaufen, ist nur etwa 3 Kilometer von hier entfernt. Tiwari übersetzt, was Frau Varilka in Marathi erzählt, der regionalen Sprache des Bundesstaates Maharashtra. Mumbai ist dessen Hauptstadt. Seit etwa 20 Jahren wird die Metropole in Indien nicht mehr Bombay, sondern Mumbai genannt. Aber Frau Varilka hat ganz andere Sorgen. Die Forstbehörde überlegt, hier endlich eine Toilette für uns zu bauen. Das fänden wir natürlich toll. Ein paar Politiker haben uns bereits geholfen, eine Handpumpe zusammenzubauen. Es gibt hier allerdings immer noch keinen Strom und kein fließendes Wasser. Hier ist eben ein Schutzgebiet, das ist aber auch gut so. Denn andernfalls, wenn der Schutz einmal aufgehoben würde, kämen hier gleich am ersten Tag 50.000 Menschen angerannt, um Wohnbuden zu errichten. Und was sollen wir auch mit Wasser und Strom? Solch einen Luxus können wir uns doch gar nicht leisten. Da sind wir letztlich glücklicher ohne diese Errungenschaften. Frau Varilkas bisschen Geld reicht für einen schönen Sari und Modeschmuck an Hals und Ohren. An den Wandhaken in ihrer Hütte hängen mehrere Taschen mit Kleidung und Haushaltsgeräten. Ein Schrank aus Sperrholz ist das einzige massive Möbelstück. Wir sitzen auf Stühlen an einem Plastiktisch. Der abgetrennte, verkabelte Kopf einer Schreibtischlampe hängt an einem Baum und zeigt von dort ins Innere der Hütte. Lampe, Strom, Tiwari zwinkert mit dem Auge und winkt ab. Da sollten wir jetzt mal besser nicht nachfragen, signalisiert er. Ich verstehe, Frau Varilka gehört zu den ungezählten Millionen Indern, die ein bisschen Strom von der nächsten Überlandleitung klauen, weil sie kein Geld haben, um eine Rechnung zu bezahlen. Im Vergleich zu den armen Städtern braucht Frau Varilka allerdings eine viel längere Leitung, um das nächste Überlandkabel draußen außerhalb des Walds zu erreichen. Tiwari hat ihre Adivasi-Siedlung erforscht und herausgefunden, dass mehrere illegale Leitungen von hier über mehr als 2 Kilometer nach Borivali führen, einem Stadtteil mit mehr als 1 Million Einwohnern. Dort schlängelt sich das Kabel dann auf seinen letzten Metern einen Strommast hoch. Am Kabelende hängt eine Art Enterhaken, der über das Starkstromkabel gelegt wird. Das ist sehr gefährlich. Täglich sterben dabei in Mumbai und anderswo Menschen an Stromschlägen. Viele auch nur, weil sie gegen tiefhängende Kabel laufen. Unsere Enkelkinder sollen es einmal besser haben und in richtigen Berufen arbeiten. Die können doch nicht mehr einfach den ganzen Tag durch den Wald laufen, Feuerholz sammeln und dann für ein paar Rupien verkaufen. Oder mitten im Wald auf Feldern schuften, ohne dass da viel bei rumkommt. Aber ich gebe zu, ich weiß nicht genau, was die jungen Menschen selbst darüber denken. Vielleicht sind einige unzufrieden, dass sie immer noch im Wald leben müssen. Aber andererseits hat sich bei mir noch nie jemand beschwert. Manche jungen Leute seien allerdings bereits weggezogen in die Stadt, erzählt Frau Varilka zum Abschied. Tiwaris Studien dokumentieren, dass draußen nur wenige der ehemaligen Waldbewohner dauerhaft gute Jobs finden. Andere kommen erst gar nicht so weit und fühlen sich im Wald gefangen, weil ihnen das Startkapital fehlt, um in der teuersten Stadt Indiens ein neues Leben zu beginnen. Die Adivasis können aber legal hier wohnen bleiben, weil sie schon seit vielen Generationen in diesem Urwald leben. Fast alle anderen Einwohner, Inder, die sich in den 80er und 90er Jahren hier niedergelassen hatten, wurden bereits wieder aus dem Park entfernt und umgesiedelt. Umstritten ist immer wieder, wer ein wohnberechtigter Adivasi ist und wer nicht. Die meisten Adivasis wollen hier im Wald bleiben, denke ich. Draußen in der Stadt hätten sie nirgendwo so viel Platz wie hier. Der Nationalpark ist schließlich über 100 Quadratkilometer groß. Das macht mehr als 14.000 Fußballfelder. Wir kehren zurück zu der Piste, auf der Tiwaris Motorrad steht. Eine Gruppe von Männern klopft dort mittlerweile Steine, um damit nachher die Piste auszubessern. Ein paar Teenager in Schuluniformen lärmen. Sie winken Schulkameraden zu, die in Richtung des Parkausgangs abwandern. She said me that Tempo, the bus which ferries the Sie sagen, dass der Schulbus heute nicht pünktlich erschienen ist. Deshalb sind nun einige Schüler zu Fuß aufgebrochen. Ihre Schule ist allerdings draußen, weit weg von hier. Also, wenn hier der Bus nicht kommt, kann sie das schon den ganzen Schultag kosten. Über 100 Schüler sollen täglich hin und her pendeln zwischen dem Urwald und der dicht besiedelten Metropole. Bald fahren wir auf Tiwaris Motorrad über eine 10-spurige Stadtautobahn, auf der die Gesetze des Dschungels zu herrschen scheinen. Am gefährlichsten sind Laster und Busse, die stets Vorfahrt haben, weil sie die größten Fahrzeuge sind. In teuren Limousinen fahren reiche, einflussreiche Menschen, die man am besten auch gleich vorlässt. Motorisierte Rikschas drohen mit massiven Fahrgasthäuschen und scharfen Metallkanten. Ganz unten in der Hierarchie kommen die Motorradfahrer. Sie versuchen, ihre Verwundbarkeit durch einen schnellen, wendigen Fahrstil auszugleichen, allen voran Tiwari. Er rast zu einem Dorf, das zwischen dem Urwald liegt und der Stadtautobahn, die die Leoparden nur selten überqueren. Nahe der Südspitze des Sanjay Gandhi Nationalparks verlassen wir den westlichen Express Highway kurz vor Andheri, einem Stadtteil mit 1,5 Millionen Einwohnern. Amtliche Informationstafeln verweisen auf die Aray-Milchkolonie, eine altgediente öffentliche Institution. Während des Zweiten Weltkriegs gegründet, versorgte die staatliche Riesenmolkerei in harten Zeiten die Stadt mit Milch. Riesige Kuhherden sollten die seinerzeit unberührte Gegend als Sommerfrische genießen und besonders gute Milch spendieren. Das ist nun lange her. Auch die Milchkolonie ist längst kein Vorort mehr. Die faktische Stadtgrenze verläuft mittlerweile etwa 20 Kilometer Luftlinie nördlich am Wasai Creek. Auch auf der anderen Flussseite stehen dort inzwischen bereits Siedlungen. Die Milchkolonie, ursprünglich 32 Quadratkilometer groß, ist auf die Hälfte geschrumpft und dies vor allem wegen einer Erweiterung des Nationalparks. Die Zahl der Einwohner, die im Umfeld der Kolonie wohnen, ist gleichzeitig um das Zehnfache auf mehr als 100.000 gestiegen. Tiwari begrüßt einen Bekannten, einen Mann um die 50, der zu einem karierten Hemd einen weißen Lungi trägt, den traditionellen Wickelrock für Männer. Ständig laufen Leoparden durch unser Dorf. Sie suchen nach Hunden, Nagetieren und Hühnern, praktisch allem, was sie gerne fressen. Sie packen die Tiere und laufen mit ihrer Beute in den Wald. So um 7, 7:30 abends geht das los, gleich nach Sonnenuntergang. Vor einer Woche kamen zwei Nachbarn von der Arbeit und sahen einen Leoparden da drüben sitzen. Vorgestern kam ich nach Hause und da hinten saßen gleich zwei von ihnen. Das ist ja normal. Das Dorf heißt Marushi Pada und grenzt gleich an die Aray-Milchkolonie, die längst nur noch Verluste einfährt. Die Manager verkaufen jetzt für Geld Lizenzen an Yachtbesitzer, die mitten in der Kolonie auf einem See herumkurven. Dieses Geschäft brummt immerhin, denn Yachten liegen im Trend bei den Profiteuren der neuen marktwirtschaftlichen Verhältnisse in Indien. Tiwaris Bekannter, Herr Vishnu Balu Karpade, gehört nicht zu ihnen. Er wohnt immer noch in einer Holzhütte mit Blechdach und Freiluftküche. Neben seiner Hütte stehen grün angelaufene, halb verfallene Steinbungalows, die noch die Briten hinterließen, als Indien im Jahr 1947 unabhängig wurde. Neu hinzugekommen sind seitdem viele klassische Slumbauten aus Backstein und Pappe, zwischen denen sich Müll stapelt. Vor allem in Plastikabfällen sammelt sich der Monsunregen, eine ideale Brutstätte für Moskitos, die Malaria und Dengue verbreiten. Hier, gleich an der Grenze zum Nationalpark, ernährt die Natur die vielen Menschen nicht mehr ausreichend. Im See schwimmen eigentlich genauso viele Fische wie zuvor. Aber heute werden dort nicht mehr 2 oder 3 Fangnetze ausgeworfen, sondern mehr als 10. Deshalb fangen wir mit unserem Netz natürlich weniger als früher. Heute fischen wir manchmal einen ganzen Tag lang. Und unser Fang erbringt nachher einen Erlös von 1,5 oder 2 Euro. An solchen Tagen gehen wir dann gleich durch in den Wald und sammeln noch zusätzlich Feuerholz. So schlagen wir uns irgendwie durch. Tiwari lernte Herrn Karpadi bei seiner Forschungsarbeit kennen. Karpadis Familie wanderte aus dem bettelarmen Bundesstaat Bihar nach Mumbai. Hier in der Gegend wuchs er als Städter auf, ohne Erfahrung oder Wissen, wie man mit Leoparden umgeht. Die ältere Schwester meiner Frau war zu uns gekommen, um auf unserem kleinen Feld bei der Ernte zu helfen. Nach dem Abendessen, so gegen 8:30, ging sie zuerst zu unserem Plumpsklo, aber kehrte von dort nicht mehr zurück. Nach 10 Minuten wurden wir unruhig und gingen sie suchen. Als erstes bemerkte ich eine einzelne Sandale, dann abgebrochene Bananenblüten, als wäre etwas über den Boden geschleift worden. Dann sah ich plötzlich, wie ein Leopard meine Schwägerin in den dunklen Wald zerrte. 3 andere Leoparden schauten ihm dabei zu. Leoparden wiegen meist maximal 75 Kilogramm und reichen Menschen nur bis zur Hüfte. Kein Vergleich zu den deutlich größeren Löwen. Trotzdem können auch Leoparden eine schwere Beute über längere Strecken schleifen und sogar einen Baum hochzerren. Meistens erlegen die Raubkatzen kleine Tiere. Aufrecht stehende Menschen erscheinen ihnen dagegen zu groß. Doch der Schwägerin wurde die Toilette zum Verhängnis, zu der Herr Karpadi nun hinführt. Etwa 10 Meter entfernt von seiner Hütte ist auf einer kleinen Lichtung im Boden ein Loch zu erkennen, über dem brusthoch eine Plastikplane als Sichtschutz hängt. Hier hockte die Frau in Augenhöhe mit dem Leoparden, der sie im Dunkeln für ein Tier hielt. Hätte hier stattdessen ein Klohäuschen mit Tür gestanden, würde Herr Karpadis Schwägerin noch leben. Die Leoparden streifen weiterhin um Herrn Karpadis Hütte, weiß der Forscher Tiwari. Ich habe hier eine Kamerafalle aufgebaut. Das Objektiv ist direkt auf seine Hütte gerichtet. Bilder zeigen, wie die Leoparden nachts direkt vor seiner Hütte sitzen. In einer Einstellung steht ein Leopard auf und geht weg. Nur 5 Minuten später kommt Herr Karpadi aus seiner Hütte und geht aufs Plumpsklo. Jetzt muss Herr Karpadi zur Arbeit gehen. Er hat einen Job in der Nachbarschaft gefunden, ausgerechnet in Bollywood, dem Epizentrum der indischen Filmindustrie. Dort arbeitet er als Helfer im Pumpenhaus der Film City, in der die Studios einen Streifen nach dem anderen abdrehen. Der Fußweg aus Herrn Karpadis Dorf führt nicht weit, aber mitten durch einen Wald voller Leoparden. Deshalb ergreift er nun entschlossen einen dicken Bambusstock und eine Taschenlampe. Auf dem Weg zur Arbeit begegne ich eigentlich meistens Leoparden. Dann habe ich natürlich Angst. Ich versuche, ihnen aus dem Weg zu gehen, wo es nur geht. Aber manchmal arbeite ich die Nachtschicht und gehe abends hin, dann vor Morgengrauen zurück, genau zu den Jagdzeiten der Leoparden. Dann sehe ich ihre Augen im Licht der Taschenlampe leuchten. Aber bisher beobachten sie mich nur. Sie schauen, wer da kommt. Und dann gehen sie in eine andere Richtung, um mir auszuweichen. Ich glaube, wir haben alle Angst. Sie vor mir und ich vor ihnen. Auf dem Weg zurück zur S-Bahn will Tiwari noch einen Hausflur zeigen, der auf YouTube berühmt wurde. Dort zeigt ein Videoclip Bilder einer Überwachungskamera, die in der Lobby einer schicken neuen Apartmentanlage in Mulund hängt, einem Viertel gleich östlich des Nationalparks. Auf dem tonlosen Video schleicht nachts ein Leopard in die erleuchtete Lobby, schaut sich kurz um, ergreift einen Hund und zerrt das zuckende Beutetier hinaus auf einen dunklen Parkplatz. Der Clip wirkt unheimlich, wurde aber bisher über 750.000 Mal geklickt. Nun steht Tiwari in dieser Lobby und spricht Bewohner des Hauses an. Die Frau aus dem Erdgeschoss und der darüber wohnende Mann gehören erkennbar zur gehobenen Mittelschicht Indiens. Die rundliche Frau trägt ein geblümtes Kleid westlichen Zuschnitts, der Mann mit weißem Hemd, schwarzer Hose und einer Designerbrille an Bändern, die Dienstkleidung eines indischen Managers. Die Menschen wissen, dass nachts die Leoparden an ihren Häusern entlangstreifen. Deshalb haben sie hier sicherheitshalber vor dem Treppenhaus ein Metallgitter installiert. Das wurde allerdings dem Hund aus dem YouTube-Clip zum Verhängnis. Das Gitter war verschlossen, er kam nicht weiter und saß stattdessen in der Falle. Aber wenn es das Gitter nicht gäbe, könnten Leoparden leicht bis in die oberen Stockwerke vordringen. Selbst die wohlhabenden Bürger Mumbais begegnen ab und zu wilden Tieren. Die Nachbarin erzählt, dass hier gestern eine Kobra bis zur Flurtreppe gekommen sei. Daraufhin nahm sie einen Besen, um die Schlange hinauszufegen. Da hob die Kobra ihren Kopf und versuchte zu beißen. Kein Wunder. Ich meine, wir sind schließlich in ihre Nachbarschaft gezogen. Die Tiere waren zuerst hier. Jetzt kommen wir hinzu und bauen alles mit unseren Wohnhäusern zu. Eigentlich sollten wir gar nicht hier sein. Doch in Mumbai wird der Platz immer knapper und immer mehr Menschen werden Leoparden begegnen. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.